Sie sagen, wir sind Verbrecher. Sie sagen, wir haben Schuld. Sie nennen uns Mörder, sie nennen uns Schlechter. Schuldgefühl und Depressionen erzünde bei Millionen. Doch ich sag euch, ich bin stolz, ein Mörder zu sein. Ich bin stolz, ein Mörder zu sein. Ich bin stolz, ein Mörder zu sein. Ich bin stolz, ein Mörder zu sein.